Hallo Micha, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Mein Name ist Klaus Backhaus vom Podcast Versuchslabor und ich wollte mich auf diesem Weg ganz herzlich bei Micha für die Vorstellung meines kleinen Podcastes bedanken. Ihr könnt mir glauben, mein Kopf hat beim Anhören erstmal sämtliche Farben durchgewechselt, die im Rotspektrum so möglich sind. Aber nicht nur dafür sage ich Danke, sondern auch für das wirklich tolle Logo, das er mir gebastelt hat. Mit so viel Unterstützung habe ich nicht gerechnet, als ich die ersten Audiodateien online gestellt habe. In diesem Sinne, hört weiter den Making Tracks Podcast, werft dem Micha vielleicht mal was in den Hut, die entsprechenden Knöpfe sind auf der Homepage zu finden. Und ganz wichtig, passt auf euch auf. Servus aus München, der Klaus.